Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute lernen wir zusammen ein neues Wort. Und das ist nicht Candlelight Event, aber wir haben ja ein tolles vorbereitet. Das klingt lustig. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der auch ohne ChatGPT immer die besten Antworten parat hat. Hi René. Hi Stefan. Oh. Das kam jetzt aber unvorbereitet. Ich entschuldige mich ganz kurz. Moment. Das Gekatsche bin nicht ich. Also, mein Text. Was ist hier los? Ist. Hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 171. Folge. Er weiß es wieder. 175. Folge. 175. Folge minus 1. Ja. Zur 174. Folge. Heute an diesem wunderschönen 1. Oktober 2025. Oh mein Gott, das letzte Quartal. Und hier ist er schon, ohne dass er angekündigt wurde. Hi Stefan. Nee, hallo Marc. Ja, hallöchen. Ja. Bonjour. Ja, gut, dass Stefan immer erst zu dir kommt. So konnte ich wenigstens noch meinen Mund leeren. Mhm, hat man gehört. Mm, ja, nachdem ich einen Schokowuppi hatte und das Ganze mit einem Kinder-Country nachfüllte, war immer noch so ein bisschen Platz in dem, wie heißt das, in der Gastroabteilung. Ja. In der Gastroabteilung. Jetzt gab es irgendwie noch ein halbes Stückchen irgendwie vom Rührkuchen. Mhm. Ah, nee, René, genau, René korrigiert und meinte, es wäre ein Marmorkuchen. Ein Kasten Marmorkuchen. Hauptsache süß und Hauptsache im Schlund. Ja. Was bleibt noch zu sagen, außer auch ich begrüße euch ganz herzlich da draußen zu einer weiteren Ausgabe von Bieterunterhaltung Suche Zuhörer. Jo. Da sind wir wieder. Ja. So sieht's aus. Ja, schön, dass ihr hier seid. Haben wir uns nicht gesehen. So, naja, stimmt auch nur ne? Halb, ne? Aber Marc, ja. Zwei Wochen haben wir dich nicht gesehen. Was war denn in den zwei Wochen los gewesen? Tja, hast du was auf eigene Faust unternommen oder was? Stein auf Stein, sage ich nur. Ich war krank und Stefan hatte Geburtstag. Ui. So sieht's aus. Herzlichen Glückwunsch, Stefan, nachträglich. Dankeschön. Aber sowas von. Freut mich, dass ihr dran gedacht habt. Ja. Zwicky Zwonky. Ja, Stefan, wie geht's dir denn eigentlich gesundheitlich? Alles gut? Ja. Ja, okay. Keine das Läsuren Alter ist nicht aufzuhalten. Und alles klar. Kennst du ja, ne? Ja. Kennt ihr ja. Ich komme ja da auch noch hin, wo ihr schon seid. Wenn du Glück hast. Wenn ich Glück habe, ja. Vielleicht schaffe ich es ja. Aber ja, der Kopf muss auch mitspielen, ne? Ja. Gut. Anspielung über Anspielung. Schöne Anspielung, ja. Wenn ihr hier sitzen würdet, würdet ihr euch nicht wundern, weil ihr würdet sehen, Stefan trägt einen Zylinder und darüber machen wir uns gerade ein bisschen lustig. Ja. Ja, so nein, Spaß aus. Beiseite. Marc, was hast du die zwei Wochen getrieben? Warum haben wir dich nicht da gesehen, wo ich und Stefan sich rumgetrieben haben? Genau. Du warst krank. Was hatten wir denn? Ja, es ging mir nicht gut. Ah. Hast du es überwunden oder musst du dich vielleicht irgendwie weiter wegsetzen? Mehr zu Stefan vielleicht? Nein. Es ist nichts Ansteckendes. Oh. Aber ich plage mich momentan auch eher mit. Oh, gleich. Okay, also nichts ansteckend. Bis auf die Tatsache, dass ich neben euch beiden sitzen muss, komme ich mit meiner Therapie. Psyche wunderbar klar. Richtig, ja. Erstens heißt das Therapie zum 100. Mal. Ja. Und zweitens, wer hier wen therapiert, ist ja immer noch die Frage. Ja. Nee, soweit, so breit, alles klar. Ich plage mich mit ein paar körperlichen Unbillen und so ein paar Zipperleien. Ich habe zum Beispiel hier an der Innenseite vom Ellenbogengelenk, da ist so eine leichte Schwellung, ja. Da war ich echt auch schon beim Orthopäden und hat er gesagt, ja, kühl mal ein bisschen und dehn das Ganze mal ein bisschen und wenn es nach ein paar Tagen nicht besser ist, dann kommst du nochmal vorbei. Oha, dachte ich, zum Glück war ich nicht nur deswegen da, sondern auch, um nach absolviertem 24-Termin bei RVFIT gleich mal zu fragen, ob ich dann auch eine Verordnung für Reha-Sport kriegen könnte. Habe ich auch gekriegt. Okay. Jetzt habe ich ungefähr 50 Termine für die nächsten anderthalb Jahre. Schön. Und mache das dann also dort im Herzhaus weiter, wo ich jetzt auch das RVFIT absolviert habe, weil mir hat das da so gut gefallen. Ja. Also bleibe ich da erstmal am Ball. Hört sich so an, als wenn als nächstes auf dem Plan Seniorentreff steht. Wie kommst du denn darauf? Oh, das klingt so despektierlich. Das ist die nächste Stufe. Nächstes Level. War nur so eine Idee. Aber Gegenfrage dazu. Du warst ja bei RV Fit, das heißt Rentenversicherung. Und jetzt deine Anschlussmaßnahme ist dann von der Krankenkasse sozusagen. Ja, genau. Ah ja, okay. Ja, kann man mal so machen. Kann man mal so machen. Bin ich auch sehr glücklich drüber. Es ist für mich so der Einstieg in nach Jahren der Abstinenz, wenn man so will, in regelmäßige sportliche Aktivitäten dieser Art. Und ja, keine Ahnung, ob ich das anderthalb Jahre durchhalte, weil es ist noch nicht ganz preiswert. Oder ob ich nach einer bestimmten Zeit dann sage, ach naja, für das Geld kannst du irgendwie auch ins Fitnessstudio gehen. Aber ich fühle mich da sehr, sehr wohl, sehr aufgehoben. Und ich habe einen Fuß in der Tür. Richtig. Ich pflege meine Disziplin diesbezüglich. Das kann von Vorteil sein. Und wenn René endlich mit seinen Spielereien hier fertig ist, musst du unbedingt wieder Fotos machen. Hauptsächlich von sich. Er achtet zwar immer darauf, dass Stefan und ich auch so sehen sind, aber eigentlich geht es nur um ihn. Ja, von hinten seid ihr mal drauf. Ich stand heute in der U-Bahn und da ist so ein Typ mit einer Kamera. Entschuldigung, wer stand in der U-Bahn? Ich stand in der U-Bahn. Du standst in der U-Bahn. Ich habe es euch gesagt, es geht nur um ihn. Warte, ich will nur kurz einen Einschub. Und der Typ hat sein Handy so auf mich gerichtet und hat offenbar Fotos gemacht. Hat immer so geguckt und gemacht und so. Der und mochte dann, dich. Dann dachte ich so, was ist mit ihm nicht okay? Und guck ihn so eindringlich an. Da sagt er, oh, Entschuldigung, ich mache ein Selfie für meine Kollegen, weil ich zu spät komme. Mhm. Ja, nein, habe ich ihm abgenommen, aber er das hat Handy das schon, abgenommen? Ja. Nee. Das Handy ist hier, guck mal, das hier. In Wirklichkeit hat er natürlich ein paar deiner Hautunreinheiten fotografiert. Was soll das jetzt heißen? Um sie in der nächsten Ausgabe des Pschirembels zu dokumentieren. Pschirembel. Was ist ein Pschirembel? Pschirembel, das ist die medizinische Bibel. Oder zumindest der medizinische Duden. Das ist ein Referenzwerk. Das ist so ein dicker Wälzer, so 5 cm dick. Pschirembel. Mit, genau, da sind es. Ja, wie kann man das anders sagen? Das ist eine medizinische Enzyklopädie. Echt? Und das ist Standardlektüre eigentlich für jeden angehenden Mediziner. Da kann ich noch eine andere Standardlektüre in den Ring werfen, den Prokorb. Der Prokorb. Prokorb. Das ist, ich glaube, der heißt, Prokorb. Also nicht der, Brotkorb? Nein. Man muss sich das T wegdenken. Ja. Prokorb. Und ich glaube nämlich, das ist der Name eines Rechtsmediziners. Aha. Und das Buch ist entsprechend, weil es ist das Standardwerk Prokop. Ich muss mal gucken. Wir verlinken es auf jeden Fall. Das ist das Standardwerk für Rechtsmediziner und in diesem Buch sind sämtliche Todesmöglichkeiten fotodokumentiert, damit ein Rechtsmediziner, der vor seinem Objekt steht, sagen kann, da muss ich mal einen Prokop gucken. Diese Form der Wunde habe ich irgendwo schon mal gesehen. Und das sind wirklich sehr krasse Bilder. Ich habe es in der Bibliothek ausgeliehen, weil wenn du es kaufen willst, das kostet ein paar hundert Euro mittlerweile, ist von, keine Ahnung wann, aus den 70ern oder sowas. Aber es gibt es in der Bibliothek noch auszuleihen und ich habe es auf eine Kinderbibliothekskarte ausgeliehen bekommen. Echt? Krass. Ja. Ohne Nachfragen. Na gut, du siehst jetzt ja auch nicht mehr so jung am Automaten, aus. Nee, am Automaten habe ich es doch ausgeliehen. Ah, ja, das Buch ist, keine Ahnung, das wiegt irgendwie 7 Kilo oder irgendwas. Also so ein riesen Riesenklopper. Ein Apparat. Und nicht schön anzugucken. Natürlich nicht. Der Pschirembel ist da wahrscheinlich ähnlich. Da siehst du auf jede Menge Zeug und Kram, auf den wir nicht näher eingehen wollen. Aber der Pschirembel ist vor allen Dingen auch bekannt dafür, dass dort eine Kunstfigur, eine Zeichnung von Loriot, von Vico von Bülow, dort abgebildet ist, nämlich die Steinlaus. Ah. Die ist da drin wohl verewigt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es verwechsel im Pschirembel mit irgendwie einem Lexikon oder so, aber ich glaube, es ist tatsächlich dort. Vogelwissen. Das sollte jetzt wohl eine Kategorie sein. Ich nein, erschrocken. Das ist eine Einwurfkategorie. Zu Loriot, wusste, dass der Name Loriot, ich glaube, das französische Wort für Pirol ist. Den Vogel Pirol. Nein, Stefan wusste das nicht. Gelber Vogel, schwer zu spotten, in Deutschland existent und auf dem Familienwappen von Loriot auch sichtbar. Okay, aber René, du musst, wenn du hier so Vogelwissen verbreitest, musst du wie in so einer Doku sprechen. eigentlich. Der Pirol ist ein Vogel, der sich nicht nur auf dem Wappen des... Wie in der Doku, nicht wie ein Idiot. Entschuldigung. Wie sprechen Sie denn in einer Doku? Marc weiß, was ich meine. Ja. Dachte ich. Also wenn ich mir Dokus angucke, dann sprechen die immer so. Ja. Ich habe Dokus aus den 80ern, nee Quatsch, Dokus aus den frühen 90ern gesehen, da gibt es keinen Offsprecher. Das ist total wird irgendwie, dass du halt ohne Offsprecher einfach Szenen siehst und dann nur die O-Töne. Du denkst so, die Spur mit dem Offsprecher fehlt. Hm. Kann ich euch empfehlen, Hands of Blood oder Hands of Trash, Henno aus Spandau, auf YouTube, der macht regelmäßig Reactions auf so eine alten Dokus, also wer den Kommentar... Er macht Reactions. Wird. Ja, das heißt, er guckt... Achso, sorry. Er macht Reaktionsbewegtbildmaterial auf diesem neuen Dienst von Google. Wie nennt man das dann? Reaktionsvideos. Nee. Darf man Video sagen? Nicht Resümee, ja, aber es so. Gibt dafür so einen Fachbegriff. Also okay. er bewertet das sozusagen. Ja. Nee, er guckt das einfach und während er das guckt, drückt er ständig Pause, wie so ein nerviger Kumpel, der bei dir auf der Couch sitzt. Richtig. Und dann seinen Kommentar dazu abgibt. Ah, ja. Aber wie eine Mutter halt. Wie ein die alle halt kommentiert, was man guckt. Ja, also kennt ihr das? Du, Nein. Bei meiner Mutter kenne ich es auch, ich kenne es bei mir selber. Also mit mir darfst du nicht Fernsehen gucken. Oder ja, genau. Darf ich nicht die Fernsehen du verrätst schon dann, was als nächstes kommt. Ja. Ich verrate nicht, was als nächstes kommt, aber ich finde, dass immer einige Stellen besprechenswert sind. Okay. Das heißt, wenn ich die Fernbedienung in der Hand habe, dann ist der Pause-Button. Kurze Pause-Auswertung der letzten 5 Minuten. Nee, eher so Einwurf. Vielleicht ist es einfach auch gelernt durch diese Reaction-Videos. Halt. Gehen eigentlich Freunde mit dir ins Kino, René? Nein. Okay. Keine weiteren Fragen. Ach, apropos Freunde. Ja. Wir waren zusammen wo gewesen, wo Marc ja nicht bei war. Ach, das stimmt. Mal wieder. Ja. Dann bitte, René. Also ich versuch's mal so weit, wie ich, das war ja eine Überraschung gewesen. Ja. Ich wusste ja nur, dass ich zum Mehringdamm soll. Ja. Wir waren im Mehring, in den Mehringhof, in dem Mehringhof-Theater, genau. Oh, du und kennst haben das. Uns, ja, natürlich. Du war schon das? Da. Ja. Ach cool, würde mich gleich mal interessieren, was dort, du da geguckt hast. Ich habe dort zwei Comedy-Künstler gesehen. Bei dem einen habe ich den Namen vergessen. Mhm. Und das andere war Horst Evers. Das kann aber sein, dass es nicht das Mehringhof-Theater war, sondern schräg gegenüber. Da gibt es irgendwie auch noch so ein Ding. Das ist dann quasi über Curry 36, ganz was, oben. Und dann Ach, direkt am U-Bahnhof. Ja. Ja, ja. Und das war so im Keller gewesen. Na, Hinterhof, ne? Hinterhof, aber dann noch gefühlt Keller. Ja. Also es war kein Keller, war erste Etage. Stimmt, wir sind Treppen hochgegangen. Ja. Dann muss es die erste Etage. Auf jeden Fall. Heute lernen wir den Unterschied zwischen rauf und runter. Die Location, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein bisschen Massentierhaltung gewesen. In der Tat, ja. Ziemlich eng. Also das war schon sehr gemütlich. Man nennt das nicht eng, sondern kompakt. Naja, gemütlich ist, glaube ich, was anderes. Ne? Aber also mir hat der Arsch nicht wehgetan, aber es war halt mega voll gewesen. Es war auch eng gewesen. Wenn da eine Panik ausgebrochen wäre. Ja, das möchte man nicht hoffen. Deswegen treten da hauptsächlich Comedy-Künstler auf, die sind da geschult, Panik zu vermeiden. Was ist denn mit dem Lachanfall? Naja, der ist ja gewollt. Ja, nee, also abgesehen von der Location, nee, sie war okay gewesen, war auch mit Bar, ne? Also man wurde da auch bewirtet, wenn man dann wollte. Ihr wisst, ich nenne gern Preise, 4 Euro für eine Flasche, was war das? So Afrikola, Bionade. Ja, so Mixgetränke. So, genau, also Softdrinks. Die übliche Limo-Flasche. Kurze Unterbrechung für das Programm im Mehringhof-Theater. Wer hatte das Fondue bestellt? So war es nicht. Also essenstechnisch hatte ich mich gewundert, weil Knabberzeug oder so habe ich jetzt nicht gesehen. Es hat mich ein bisschen überrascht, weil es hätte gut zum Setting knirscht. Gepasst. Ja, gut. Und dann sieht das Theater aus wie Sau hinterher. Aber warst du auch schon mal im Kino. Ja. Nee, auf jeden Fall. Popcorn genau. Für alle! Wir haben uns angeguckt, das Stand-Up-Komitee. Aus Hamburg und Tour. Genau, die sind gerade in Deutschland unterwegs. Und weil für uns ja nur Berlin relevant ist, wenn ich richtig im Kopf habe, am 12.11. ist nochmal ein Termin vor Ort. Ja. Und ich glaube, also ich werde kein zweites Mal hingehen, weil ich kenne das Programm ja schon. Mhm. Aber es war, also weil ich mir nicht zweimal selber erzählen lassen will, aber es war sehr unterhaltsam. Also um jetzt auch mal in die Kerbe zu schlagen, ich erzähle gleich mehr. Marc wartet beruhig schon dich auf mal. Details. Um in die Kerbe zu schlagen, den Dicken fand ich tatsächlich auch am lustigsten. Ja? Ja. Er weiß, wie es Body-Shaming. Nein. Triggerwarnung. Nein, das war ein Spoiler oder ein Insider, würde ich behaupten. Nee, also, nee, mag die Fetten. So ungefähr. Nee, es war Teil seines Comedy-Programms gewesen. dass genau diese Äußerung immer unter den YouTube-Videos steht. Alter Palmin-Junkie. Den Ding fand ich immer lustig. Egal. Kurz zum für dich, du willst ja gern naja, es klar, beschrieben halt, als wärst du dabei gewesen. Es war so, es waren vier Comedians, das Ensemble selber besteht aus drei. Nee, schon aus vier. Ich kann auch die Namen sagen. Warum? Vielleicht der vierte war doch nur Gast gewesen. Nein. Das waren ja fünf Leute. René, ja, an einer Hand musste. Sie waren so die fünf unglaublichen vier waren heute nur zu dritt. Genau. So also, ungefähr. Das Stand-Up-Komitee Hamburg ist jeden Dienstag in Hamburg zu Gast. Das klingt blöd, aber die haben da ihr Theater, ihren Auftritt. Auf, hm? Da sind Man sie kann, Resident. Richtig, ist so ein Stand-Up, wie der Name schon sagt. Ne? Und vielleicht habt ihr die Namen schon mal gehört. Da gehören nämlich dazu Hannes Maas, Anna Bartling, Lennart Hamann und Hinek Köhn. Und der hat gesagt, Hinek, wenn man das eingibt, macht die Autokorrektur immer Hinterkopf draus. Ja. So hat er sich vorgestellt. Also, da kenne ich keinen von. Die vier, ich kannte auch keinen von denen. Die vier haben, einer von denen hat logischerweise moderiert, ja, aber die vier haben jeweils ein, wie sie es genannt haben, Setup gehabt. Das heißt, Viertelstunde haben sie sich nach vorne gestellt und haben ihr Programm abgespielt. Mhm. War sehr unterhaltsam. Also, ich musste des Öfteren schmunzeln. Naja, das setzt sich mal voraus. Nein, es ging über Schmunzeln hinaus. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann hatten sie auch noch einen Gast dabei. Das war die Nummer 5, die ominöse. Ja. Hast du den Namen noch im Kopf? Nee. Den habe ich auch irgendwie vergessen. War auch ein Berliner Comedian, aber den vielleicht schon mal gesehen. Vielleicht kennt man den aus der Szene, aber so tief stecken wir auch nicht drin. Genau. Und aber war auch lustig. Jeder von denen eine Viertelstunde sind fünf Viertelstunden. Kann man sich selber an einer Hand ausrechnen, wie viel das ist. Länger. Und sie hatten immer 15 kann Minuten. Nicht rechnen. Sie hatten immer 15 Minuten, weil sie hatten nämlich auch einen Timer laufen und auf ihren Geräten haben gesagt, oh, meine Zeit ist um. Also das Programm Battle. Insgesamt, wir waren 2,5 Stunden von Anfang bis Ende mit Pause, ne? Und das war super kurzweilig. Ja, definitiv. Und es war ein cooles Spiel, was sie wohl in ihrer Hood so etabliert haben. Das läuft das so, einer der, ich weiß wie? Das Impro-Spiel. Impro-Spiel, genau. Einer ist zuständig dafür, Vorlagen zu liefern und dann steht das Mikrofon da und dann müssen halt wem zu der Vorlage was einfällt, der muss ans Mikrofon treten und darauf reagieren. Beispiel, Sachen, die man beim Sex und im Supermarkt sagen kann. So, und jetzt kannst du selber überlegen, ne? Und also es war sehr unterhaltsam. Aber das ist ja mittlerweile ein gewöhnliches Spiel, ne? Das gibt es ja auch hier bei Falsch, aber lustig. Das ist ja sehr in Mode gekommen, so eine Spiele. Aber ich finde es auch total unterhaltsam und auf dem Instagram-Kanal von denen kann man genau diese Spiele immer sehen, ne? Haben sie auch aufgezeichnet für jetzt vielleicht kommt bei da unserer, auch was. Genau. Bei unserer Besuch, bei unserem Besuch. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich kannte die vorher auch nicht. Ich habe mal bei, wie ging das los, bei nicht Ladykracher, wie heißt es? Ladies Night. Vielleicht kennt ihr das in der ARD. Da ist die Anna Bartling mal aufgetreten und das fand ich sehr unterhaltsam und dann habe ich geguckt, was diese macht und dann bin ich auf dieses Stand-Up-Komitee aufmerksam geworden und habe gesehen, oh, die sind in Berlin. Dann haben wir schnell irgendwie Karten organisiert und muss sagen, das hat sich gelohnt. War ein schöner Kultur eingesaugt an dem Tag. Ja. Ja, und ich fand auch in einer schönen Ecke. Also ich bin ja als Südberliner. So schöne Ecke, ist das nur wirklich. Ja, gut, aber das ist halt auch eine Seite von Berlin und ich finde, das zeigt halt auch ein Gesicht von Berlin. Ich find, genau. Ist halt rotzig. Es ist charakterstark. Es ist nicht schön, aber es ist eben ein typischer Berliner Charakter. Wir haben was wollte ich zum Mehringdamm sagen? Achso, ja, die Dönerschlange haben wir auch gesehen. Mustafas Gemüsekeber. Genau, der ist ja mittlerweile umgezogen auf die gegenüberliegende Straßenseite und steht damit, in einem Ladengeschäft ist er jetzt, steht damit halt genau auch unter Wohnhäusern und anderen Einrichtungen, die da sind. Und das scheint wohl nicht so guten Anklang zu finden, weil die Leute in der Schlange sind nicht laut, aber die unterhalten sich halt, die lassen auch mal was fallen. Also die Anwohner auf dieser Straßenseite haben sich wohl schon ordentlich darüber beschwert, über die aktuelle Situation. Aber die Schlange war kurz, muss schon sagen. Also ja, es ging ja, genau. Also kurz für eine Mustafa-Gemüsedönerschlange. Hm. da war auf der anderen Straßenseite an diesem Wagen immer mehr los. Klingt so, als hätte er sich damit keinen Gefallen getan. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch so ein bisschen mit Ansage. Also in dem Augenblick, wo ich entscheide, darüber zu gehen und da ist ein ausgewiesenes Wohnhaus. Ja, da kann ich mir das an einem Finger abziehen, dass genau so eine Sachen passieren. Auf der anderen Straßenseite hast du halt dann Curry, ist es? Curry 36. Ja, hast du da und da ist ja, eigentlich ist auf der anderen Straßenseite gefühlt mehr los. Also naja, so, du hast ja Hostels. Genau. Du hast dann fettes Hostel daneben und das ist ja genau das, die Leute kommen aus dem Hostel raus und zack, fallen gleich irgendwie da in die Schlange rein. Ja. Ja. Und jetzt müssen sie extra über die Straße rüber. Die Schlange wird nicht mehr so voll werden wie einst. Ja, wobei war eine Schnapsidee. Die Leute sind ja jetzt nicht ausschließlich Laufkundschaft, die sind nicht ausschließlich Laufkundschaft. Es sind ja auch viele Leute, die in den Reiseführern Berlins hören, dass das jetzt der Döner jetzt dauert aber wieder ein Jahr, bis die Reiseführer aktualisiert sind. Ja, zumindest die gedruckten. Hm. Das heißt, die kommen da hin und stellen fest, hier, wo es sein sollte, da ist überhaupt also nichts mehr. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du da stehst, stehst vor diesem Wagen da siehst du nicht, aber da wird ein Zettel dran sein, nehme ich das mal an. Das könnte schon sein. Ja, aber dann muss man vermutlich auch der entsprechenden Sprache mächtig sein. Also Schwierigkeiten sehe ich da voraus. Was so einen Standort ausmachen kann. Ja. Also, ja. Apropos Standort. Nein. Wir sitzen mal wieder bei Stefan im Büro. Das sollten wir vielleicht der Vollständigkeit halber sagen. Heute nicht auf der Sonnenterrasse, einfach weil, keine Sonne. Keine Sonne und kalt. Oh, Stefan sagt kalt. Er hat das für ihn eigentlich unmögliche Wort gut genommen. Stefan, um diese Jahreszeit schon langärmlich. Er sitzt Mach eine Notiz, in einem, bitte. Nennen wir es Hemd. Wie gesagt, mit langem Arm. In einem wunderschönen Hemd mit den Knöpfen bis zum Hals. Ein sehr schöner Kragen. Der oberste Knopf direkt am Kragen ist geschlossen. Ihr würdet Stefan nicht erkennen, wenn ihr ihn seht. Aber Stefan, es tut mir leid, ich bin dir ins Wort gefallen. Bitte fahre doch fort. Ich entschuldige das. Alles gut. Ja. Nein, noch ein letzter Gedanke zum Stand-Up-Komitee, denn wir haben Konkurrenz bekommen. Ach ja, stimmt. Ich habe noch gar nicht reingehört. Nein, die haben nämlich ganz neu auch einen Podcast, das Stand-Up Comedy on Tour. Hast du schon reingehört? Kurz in den Trailer. Bei Spotify auch zu finden, können wir gerne verlinken und empfehlen wir natürlich. Also warte mal, wir können ja nichts empfehlen, was wir noch nie gehört haben. Naja, es wird schon der Inhalt sein, wie wir es gehört haben am Samstag. Nein, doch, nicht doch, mutmaßen. Doch. Du musst es erst prüfen. Ja, ich habe ja den Trailer gehört. Der klang der sehr vielversprechend. Sag doch nicht, ich gehe doch aufgrund eines Trailers nicht in einen Kinofilm. Wie oft ist man da schon enttäuscht worden, weil man festgestellt hat, die besten Szenen waren alle im Trainer, der Rest war scheiße. Ich denke mal, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Was macht denn der René jetzt? Der hört jetzt den Podcast. Der spielt wieder rum. Ja. Weil hier googelt oder Spotify der Chef noch persönlich. Warte, ganz kurz, möchte ich reinhören. Wir können ja immer im Auto alte TV-Total-Folgen gucken. Ich würde das Ganze gerne abschließen, indem wir ironisch Analsex. Oh, also das ist ja kein jugendfreier Content. Also das unterscheidet sich in der Hinsicht schon sehr stark von uns. Sicher? Das können wir ändern. Ja, nein, du hast damit schon Scheiße. Nein. Bitte nicht. Okay, gut, cool, dass wir es auch ohne Feedback bekommen haben. Ja, und ich bin gespannt, was Spotify draus macht, wenn der diese Worte erkennt. Das macht er ja wohl nicht pauschal bei jedem Podcast. Das Spotify, dieses automatische Transkribieren, oder? Bei uns ist es jetzt so eingestellt, ja. Das heißt, unseren Podcast kann man jetzt lesen? Ja, das hat aber Stefan schon vor Wochen. Ich weiß, das hat er, aber ja, doch fürs Publikum. Ich wollte jetzt eigentlich die Situation für den Zuhörer, natürlich wollte ich jetzt nochmal quasi zusammen die Entdeckung, dass man unseren Podcast jetzt auf Spotify lesen kann. Genau. Wirklich, Stefan? Ja. Echt krass. Ich habe übrigens, ich kenne Leute, die sind nicht mehr bei Spotify und haben jetzt ein Problem, was unseren Podcast betrifft. Daher an dieser Stelle nochmal keine Panik. Jeder andere Podcatcher kann unseren Podcast auch abspielen und bei iTunes ist es sogar noch ganz easy. Und mit Alexa kann man auch. Man sagt einfach, spiele den Podcast, irgendwas ist doch immer. Der Berlin-Podcast. Ja. Von? Ihr könnt ja mal kurz zu Hause von René und Stefan. Und Marc. Und Marc. Wir können ja ganz kurz mal ein Live-Beispiel machen. wer zu Hause einen Lautsprecher an seinem Handy hat, kann den mal einschalten und geht mal zu Alexa. Und da würde ich jetzt sagen, Alexa, spiele den geilsten Podcast von Berlin. So, bitte Nachricht, ob es geklappt hat. Dankeschön. Hm. Wer weiß, was da für Porno-Vorschläge was kam. Da jetzt kommt, ja, genau. Ne? Gut. Jetzt war es Setup-Comedy. Wie, du hast zwar schon gesagt, du warst etwas unpässlich, aber du bist vorangekommen mit deinem Projekt, haben wir gehört. Vielleicht genau. Kannst du da zwei, drei Worte zu sagen. Im Garten habe ich die Terrasse, also noch nicht vollendet, aber die übergroßen und wahnsinnig schweren Betonplatten, die liegen jetzt wieder an Ort und Stelle. Okay. Ich habe euch beiden ja schon Fotos geschickt. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich kann sagen, was da jetzt noch folgt, was da noch fehlt. Mhm. Das ist eine mögliche Erweiterung am Haus, weil da haben wir, das Haus hatte so eine Aussparung, das haben wir zurückbauen lassen, weil es dadurch ja illegalerweise zu groß war für so eine Laube auf einer Kleingartenparzelle. Und da ist jetzt noch so ein Restbetonfundament. Und da überlegen wir, ob wir dort irgendwie die Steinplatten da noch drüber legen, also die Terrasse an der Stelle noch fortführen, um das zu verdecken. Auf jeden Fall fehlen da jetzt noch Randsteine und Mosaiksteine, die man so vom Gehweg auf der Straße kennt. Davon haben wir in unserem Garten noch mehr als genug übrig. Und wenn das dann erledigt ist, dann ist die Terrasse erstmal in einem definierten Zustand. Und dann haben Tina und ich ein oder zwei Jahre Zeit, um wieder ein bisschen was anzusparen. Und dann können wir uns das alles professionell nochmal machen lassen. Es sei denn, wir gewöhnen uns daran und es, so. Die Steine bleiben auch alle da, wo sie hingehören. Aber wie gesagt, ihr habt ja gesehen. Ja, genau. Also ich würde jetzt mal ein Stimmungsbild abgeben. Ja, bitte. Gerne. Also die Ausgangslage der Terrasse mit ungefähr, ich würde mal sagen, 50 mal 50 Zentimeter großen Steinplatten sah sehr gebraucht aus. Also man hatte den Eindruck, als wenn die Stellen, an denen die Leute längere Zeit gestanden haben, deutlich hervorgehoben wurden. Hast du mal reingezoomt? Ich habe reingezoomt. Ich habe gesehen, entweder soll sich da Wasser sammeln. Eine andere Erklärung kann es für diese wie so eine eingebaute Zisterne da in der Mitte. Unebenheit der Terrasse nicht geben. Oder der Sand ist einfach unten weggerutscht. Ja. Ganz ehrlich, für eine Datsche hätte ich jetzt kein Problem mit. Dann hattet ihr daraus ja die Version gemacht, Sandterrasse, sprich Platten weg. Habt ihr schon Sand aufgeschüttet gehabt? Nein. Wir haben einfach nur den vorhandenen Sand genommen oder besser gesagt neu geharkt und neu verteilt auf der Fläche. Wie lange habt ihr gebraucht, um diese Steinplatten wegzumachen und habt ihr die gestapelt irgendwo? Ja, ich habe sie nicht wirklich gestapelt, sondern ich habe sie aufrecht nebeneinander gestellt. Warum hast du so an die Seite? Weil es viel schwieriger denn ist und also es ist deutlich einfacher, so eine Steinplatte denn eben zu nehmen und vor allen Dingen auch abzustellen. Okay. Wenn du sie wirklich hinlegen willst, musst du aufpassen, dass du runtergreifen kannst, darfst du nicht die Finger irgendwie quetschen etc. Und ihr habt dann quasi nur für die Bodenglattheit gesorgt? Ja. Und dann die Platten wieder aufgelegt? Ja. Habt ihr irgendwie die Fugen nochmal? Alter Bauarbeiter-Trick, Sand drauf und dann nochmal fegen. Ja, ja, das haben wir schon gemacht. Ja. Also wir sind auch noch dabei, wir haben jetzt auch nochmal Sand nachgekauft, 100 Kilo. 100 Kilo Sand. Ja, das erklärt, ist auch nicht so viel und es ist zum Glück auch nicht so teuer. Es hat gekostet, was waren das? 12,80 Euro. Ui, jetzt schließt sich der Kreis. Terrasse gebaut und dann ab zum Orthopäden. Ja. Gibt es einen Zusammenhang? Nein, da gibt es keinen Zusammenhang. Okay. Im Gegenteil, also die Ertüchtigung hilft eher. Also musst du noch eine Terrasse bauen? Also die Probleme am Ellenbogen, am linken, die ich beschrieben habe, die hatte ich vorher schon. Ah, okay. Und dann ist das wirklich dein Bizeps? Ich dachte. Nein, das ist nicht der Bizeps. Das ist hinter dem Ellenbogengelenk, das, was so sich aufbäumt, wenn du den Arm anwinkelst. Aufbäumt? Naja. Gut, also. Da war noch irgendein Aspekt deiner ersten Frage, den ich nicht beantwortet habe, aber den hast du offensichtlich selber wieder vergessen. Was denn? Ja, weiß ich eben nicht mehr. Nee, hast du schön gemacht. Ja, prima, danke. Ja. Jetzt, genau. Hast du irgendwelche... Hauptsächlich. Deswegen reden wir doch drüber. Brauchst du es geht doch nicht um die Fakten, es geht nur darum, dass ihr sagt, dass ich es toll gemacht habe. Das willst du hören. Vielleicht wolltest du ja noch eine zweite Meinung einholen. Also, willst du irgendwas wissen? Kann ich dir irgendeine Frage beantworten zu deinem Terrassenergebnis? Nein, nicht wirklich. Bist du zufrieden damit? Ja, also ich persönlich bin sehr zufrieden. Hast du einen Randstein? Ich habe gesehen, an einer Stelle war auch noch kein Randstein gestellt. Du weißt, dass die Platten dir dann über kurz oder lang wegrutschen. Genau, und deswegen habe ich auch schon gesagt, das wird noch vollendet. Ja, wie willst du den Randstein da platzieren? Da muss ja tief eingebuddelt werden. Der soll, ja, genau. Also du musst ja aufpassen, dass es nicht aussieht wie Taj Mahal. Ne? Da sind die Türme ja schräg. Taj Mahal sind die Türme schräg. Ja, die sind schräg. Weißt du warum? Na? Wenn die sich bewegen. Nee, Erdbebenregion. Aha. Und wenn die einstürzen würden, dann fallen sie nicht in den Tempel. Ah, okay. Ja, ja, also könntest du berücksichtigen, könntest du sagen, hier einen kleinen Taj Mahal habe ich da reingebaut. Ah. Nun gut, die Erdbebensituation ist in Berlin anders. Im Allgemeinen und auf unserer Parzelle im Speziellen nun nicht so gut. Aber wenn du den Weber-Grill da rausschiebst auf die Terrasse, dann ist schon Erdbeben. Ist ja wie ein Erdbeben, ja. Oh mein Gott. Nein. Ich finde das alles völlig okay. Es hat sogar ein leichtes Gefälle und ich habe keinen Schnurnagel benutzt. Ich habe nur mit gesundem Menschenverstand, gutem Augenmaß und einer Wasserwaage gearbeitet. Stimmt, ist ja wichtig. Wenn der nächste große Regen kommt, ja. Na, bin ich mal gespannt. Ja. Dann kannst ich hoffe, das Gefälle testen, geht das in die richtige Richtung. Hast, ja, also ich glaube, nach einem Regen passiert da sowieso noch nicht viel. Aber wie gesagt, wir gucken uns das nächstes Jahr dann nochmal an. Und zwar alle gemeinsam, wenn wir dort aufnehmen werden. Ach, ich dachte, wenn wir zusammen. Jetzt haben wir ja eine Terrasse und wir haben auch Stühle da. Sehr gut. Und da scheint ordentlich die Mit welcher Sonne. U-Bahn muss ich fahren? Das ist die U7. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Welche Station muss ich ungefähr aussteigen? Blaschko-Allee. Oh, das ist ja ganz weit raus. Was ist das für ein Stadtbezirk? Na, unten. Neukölln. Neukölln-Ruhr. Aber ist das Neukölln im Osten? Nee, im Süd. Ost. Ich weiß, wo Neukölln liegt, Süden, aber Südosten. Auch Neukölln hat vier Himmelsrichtungen. Ach so. Nee, eher im Norden. Es ist südlicher. Also Grenzallee ist die Station davor. Das ist ja da, wo ich wohne, da, wo das Blub war. Und wenn du dann noch eine weiter fährst Richtung Süden, also Richtung Rudow, dann kommt die Blaschko-Allee und da steigst du dann aus und dann kannst du rüberlaufen. Okay, dann trage ich mir schon mal ein. Meine Güte, ich hol dich auch irgendwo ab. Nein, ich will alleine zur Blaschko-Allee fahren. Ja. Ja, an der Stelle mal. Ich will. Ihr merkt schon, es geht die ganze Sendung nur um René. Ja, da muss ich an der Stelle mal meinen einen Chef grüßen, weil der jeden Tag mit der U7 fährt und genau in die Richtung, nur noch weiter. Noch weiter. Aber warte mal, U6, U7-Anbindung gibt es, das ist gut. Na ja, klar, Mehringdamm. Das geht. Da sind wir wieder bei Mehringdamm. So raus schließt sich der Kreis. Richtung wechseln und dann weg. Ja, easy. Na? Ja. Wenn wir kommen ja jetzt vom Boden der Tatsachen quasi aus Marx Garten, kommen wir mal zu luftiger Höhe. Aha. Denn ich habe ja noch was Cooles erlebt in den letzten zwei Wochen. Lass mich raten. Habt ihr vielleicht in meinem Status gesehen? Ich hoffe, du bist nicht auf den Kopf gefallen dabei. Nein. Mir ist nichts passiert. Okay. Mir ist nichts passiert. Ich war nämlich in den Gärten der Welt. Seit Jahren mal wieder. Obwohl ich da direkt um die Ecke wohne. Ja, dann warst du in diesem Wolkenheim da oben. Nee. Nein, Drohnenshow. Der Wolkenheim ist es ja nicht Gärten der Welt. Der ist ja daneben. Naja, ja. Der gehört nicht dazu, auch die Seilbahn gehört nicht dazu. Nicht mehr. Ja. Ja. Es war mal eins. Genau, ich habe nämlich Kultur erlebt, nämlich die Drone Art Show. Mega. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es in deinem Status gesehen. Ich habe es schon mal erlebt im Disneyland. Ja. Ich habe ganz viele Videos und Fotos gesehen. Das ist ja. Und erstaunlicherweise habe ich auch von vielen gehört, ach ja, ich habe auch einen Kumpel gesehen in seinem Status, der war auch da und also. Ja, erklär kurz mal. Genau. Ich will Zahlen hören. Ja. Ich liebe Zahlen. Candlelight Open Air Event. Kannte ich vorher noch gar nicht. Also es war so deklariert. Und es liegt daran, klar, das war im Dunkeln natürlich. Man hatte Bestuhlung. Man hatte auch. Wir wurden bestuhlt. Nee, man hatte auch Plätze, wo man Picknick machen konnte. Also daher der Name. Ne? 3 Tage lang war das Event und. Um es mal zu erklären, was es genau ist. Also mit Übernachtung. Nein, 3 einzelne Events. Und zwar ist es so, es gibt ein Orchester, was klassische Musik spielt. Orchester. Nämlich Meisterwerke von Vivaldis 4 Jahreszeiten zum Beispiel oder Tschaikowskis Swan Lake. Bitte? Na? Schwanensee. Schwanensee, genau. Swan Lake. Und dazu tanzen im Himmel der Nacht die Drohnen, begleitet von einem Konzert und bringen zu den Kompositionen passende Figuren, bewegen die in 3D. Verzeihung. Und Entschuldigung, angenommen. Das war ultra spektakulär. Also kurze, wirklich wichtiges krass. Detail, Stefan. Ja. Die Drohnen haben Lämpchen, damit man sie auch sieht im Dunkeln. Und verschiedene Lämpchen sogar. Das ist dann der Candlelight-Effekt, nehme ich an, um den es hier geht. Könnte sein. Weil könnte. Candlelight Open Air Event, also wenn der Begriff Candlelight fällt. Ja, da muss eine Kerze im Spiel sein. Ganz andere Assoziation. Da geht es nicht nur um Kerze, sondern da geht es um Kerze, da geht es um Ramontik. Ja, und auch, Dunkelheit. Ja, Romantik genannt. Ja. Etc. Und da hat eine Drohne natürlich nichts zu suchen bei Romantik. Nein. Aber Candlelight vielleicht auch deswegen, weil auf dem ganzen Gelände waren ganz viele Kerzen verteilt. Ah, vielleicht ja. Auch das daher auch. Kommt das, ja. Das, möglicherweise. Das klingt ja. Überzeugend. Weißt du, wie viele Drohnen das waren? Ja, es waren 500 Drohnen. So krass. Und wir hatten, nachdem wir das eine Weile beobachtet haben, haben wir überlegt, okay, sind das wirklich immer dieselben Drohnen? Nein, wir haben festgestellt, es sind zwei Packs. Auf jeden Fall. Kleinere und größere Drohnen und die haben sich immer abgewechselt. Ne? Ah, ja. Das heißt, die einen Drohnen haben irgendeine Show gemacht, sind gelandet, dann war kurzer Moment Unterbrechung, Orchester hat gespielt und dann sind die anderen wieder aufgestiegen. Weil so eine Drohne, die kann auch nicht so lange in der Luft bleiben. Also genau. Maximum, sagen wir es mal so, ich habe heute eine Anzeige gesehen zwischen den ganzen Tech-News, die ich immer verfolge. Und da hieß es irgendwie, ja, da ist ein neuer Drohnentyp irgendwie erschienen, jetzt sowas für Leute wie du und ich. Und maximale Luftbesteigdauer 38 Minuten. Genau. Ne? Und ich habe auch mal gehört, eine Drohne muss sich auch bewegen. Also wenn die stillsteht in der Luft, dann kann sie schnell heiß werden. Ja, und die Zugluft bei der Bewegung wird sie wahrscheinlich etwas abkühlen. Ja, irgendwie so, ja. Ne? Und natürlich haben wir auch überlegt, wie funktioniert, wie wird es gemacht? Also natürlich alles über Computersteuerung, ne? Vorprogrammieren. Nein. Passend dazu. Na, selbstverständlich. Ich dachte, das wird live eingeflogen. Gesteuert, genau. Und natürlich, was krass ist, Wetter, es war ein bisschen windig an dem Abend, aber es ist nichts schief gegangen. Also alle Figuren sahen auch richtig aus. Man hätte ja gedacht, vielleicht. Aber da können die Drohnen tatsächlich einiges ab. Das können die auch gut ausgleichen. Ne? Selbst also, diese kleinen Drohnen, die es zu kaufen gibt mittlerweile, die auf der Handfläche startest, genau. Die zittern dann zwar ein bisschen, aber das merkst du bei der Entfernung ja auch nicht. Aber wirklich richtig cool gemacht, weil du wirklich, du hast Figuren gehabt. Dieser 3D-Effekt, ne? Richtig, der genau. Ist, krass, die Figuren haben sich dann halt auch bewegt und das sah spektakulär aus. Also ein Event, was ich echt empfehlen kann. Ja. Und es waren ganz viele Leute da und wir haben am Ende überlegt, wie viel waren denn das? So viele Leute kann man gar nicht einschätzen. 4000 Leute sollen pro Veranstaltung da gewesen nicht sein. Nicht mitgezählt sind die Leute, die draußen standen und von draußen geguckt haben und dasselbe richtig. Erlebnis hatten. Richtig. Marc, und? 500 Drohnen, 4000 Besucher. Ja. Acht Besucher mussten sich eine Drohne teilen. Genau, richtig. Ne? So ungefähr. Mussten sich streiten, wer die mitnimmt. Ja. Und das, was du sagst, René, ich wohne ja da in der Nähe und ich habe dann an den Folgetagen habe ich überlegt, okay, sieht man das und sieht man und man hat es wirklich gesehen. Gut, auch, ja. Ne? Ich weiß von Leuten, die in dem Umfeld wohnen, die tatsächlich dann das auch abendfüllend von zu Hause aus sich angeschaut haben. Und das, was du vorhin gesagt hast, das wird auch der Grund sein, warum ein Orchester dazu spielt, weil das Orchester ist lauter als die Drohnen. Obwohl, ja. Und es flog auch immer ein Hubschrauber umher, um die Sicherheit zu gewährleisten, ne? Weil eigentlich im Berliner Innenstadtring und dort in der Nähe ist ja auch das Unfallkrankenhaus, ist ja eigentlich generelles Drohnenverbot. Ja, wenn da eine ausbricht, ne? Also, okay, noch ein kurzer Einwand von mir, weil wir auch so ein bisschen mit Jugendsprache so in den letzten Folgen so hatten. Tschüss. Heutzutage sagt man nicht mehr Hubschrauber, man sagt Helikopter. Ah, schön. Ah, das ist das neues Wort. Deswegen haben wir Marc hier, ne? Und wer sagt nochmal Heli, was? Helikopter. Helikopter. Okay. Ja. Kannst du mir das will ich mir mal aufschreiben. Schreib dir sehr gerne. Kannst du recherchieren. Machen wir nachher. Und noch als Tipp, also ich würde mir das durchaus gerne wieder angucken, aber für Berlin ist erstmal ein Haken dran. Auf der Webseite von der DroneArtShow.com, thedroneartshow.com, sieht man, dass die Show auch in Paris, London, Mailand, Madrid, Chicago, Barcelona, Houston, Denver, reicht. Weltweit passieren. Ne? Und, ich habe dann trotzdem noch eine Frage. Also wirklich spektakulär. Kein Problem, Helikopter buchstabiert man M-O-N-D. Ja. Genau. Ja, deine Frage. Bitte. Meine Frage, du hast mich völlig aus dem Programm gemacht mit dem ist mein Job. So einfach ist es. Helpli-Klopter? Keine Ahnung. Nee, Stefan, meine Frage ist, was hat der Eintritt gekostet? Knapp 30 Euro. Gab es unterschiedliche Kategorien? Ja, wie gesagt, Bestuhlung. Ach so, Sitzen. Dann Picknick. Picknick, okay, macht ja Sinn. Gab es, glaube ich, noch eine andere. Und dann Freifläche. Irgendwie. Was hast du gemacht? Na, Bestuhlung. Bestuhlung 30 Euro, das heißt Picknick wahrscheinlich um die 15. Ich 20. weiß gar nicht, was günstiger war, kann ich dir gar nicht sagen, aber wahrscheinlich, ja. Und es waren auch viele, die dann mit ihrer Decke dahin sind und sich da hingesetzt haben. Ja, macht ja Sinn. Aber das wäre mir ganz schön frisch gewesen. Hä, wieso? Ist auf dem Stuhl. Wegen des Wetters. Ja, aber ist auf dem Stuhl ist doch nicht wärmer als auf dem Boden. Naja, aber doch. Doch. Deutlich. Ja. Ja. Deswegen wird ja die Temperatur auch nicht am Boden gemessen, ja, sondern diese Wetterstationen, die sind ja standardisiert nach deutscher Industrienorm. Und die sind dann, was ich so in 2 Meter Höhe oder so. Und dort wird die Lufttemperatur gemessen. Ah, okay. Das heißt, dass es am Boden ist kälter als auf diesen 2 Metern? Meistens kälter, aber es ist auf jeden Fall. Und bei in so einem Hippliplock da ist es dann noch wärmer. Im Schraubhuber. Genau, im Schraubhuber. Und vielleicht nochmal ein Wort zur Location. Also Gärten der Welt scheint sehr veranstaltungserprobt zu sein, weil da ist ja auch immer viel los. Man hat zwar am Eingang lange Schlangen gehabt, aber es ging ratzfatz da reinzukommen. Also das war sehr, sehr schnell abgearbeitet. Aber was man kritisieren muss, ist die Parkplatzsituation. Also die haben wir voll unterschätzt. Es ist nämlich auch so, im Umkreis von den Gärten der Welt sind ja Wohngebiete. Ja. Und da ist tatsächlich entsprechende Sicherung für die Anwohner. Du darfst als Fremder da überhaupt nicht parken. Aber deswegen gibt es ja diesen U-Bahnhof Kienheide. Das das ist ja die falsche Seite. Das ist ja genau die falsche Seite. Ja, dann läuft halt ein bisschen, aber da kommst du auch rein. Die Veranstaltung war halt auf der Seite vom Blumenberger Damm. Dann nimmst du halt die Seilbahn und fährst drüber. Ja, aber wenn du 4000 Leute hast, wie viele Seilbahnen willst du da abwarten, bis alle weg sind? Nein, es kommen ja nicht alle dahin. Ist die für Seilbahn kostenfrei? So, nein. Nee, musst du bezahlen. Aber BVG. Es war trotzdem gut und okay und Parkplätze haben wir am Ende gefunden, aber natürlich muss man ein bisschen laufen. Berlin ist immer kacke. Sehr zu empfehlen, definitiv. So, also es war kein Verzehrgutschein bei, aber es gab auch kein entsprechendes Catering, das heißt, man konnte sich selber Essen und Trinken mitbringen. Nein, es gab Taschenkontrollen es gab Catering. Taschenkontrollen, super. Ja. Ist ja bei jeder Veranstaltung. Zeigen Sie mir Ihre Tasche auch. Die aber war alles harmlos. Nein, was habe ich gehört? Ein Hotdog? 10 Euro oder so? Alter. Ja? Richtig günstig. So Richtung. Naja. Ich meine, bei Veranstaltungen, womit verdienst du Kohle? Aber mit Getränken und Essen. Ja. Das heißt also, das Adlon hat das Catering gemacht? Keine Ahnung. Aber habe ich nur gehört, ja. Ja. Na? Boah, glaube ich dir nicht. Dann, wenn der Hotdog schon 10 Euro gekostet hat, ja, dann möchte ich ja nicht wissen, was es kostet, wenn die Wurst wieder raus will. Also, wie teuer waren die Klos? Naja. Du, wir wollen hier Finanzen werden. Verstehe. Kacken warst du nicht. Nee. Wieso, ist auch ein Garten. Genau. Ist ja konntest du eigentlich dann, war es möglich, sich dann auf dem Gelände auch frei zu bewegen? Also konnte man früher rein und dann schon da in den Gärten der Welt rumlaufen? Nein, du, das heißt, es ist du bist auf dem Festivalgelände sozusagen. Du bist ja da, wo die Arena ist. Das heißt, du kommst gar nicht in den Garten rein. Nein, war ja schon nach Ende der Öffnungszeiten. Ja, aber es ist ja auf dem Gelände von Gärten der Welt. Ja, aber die Fläche ist natürlich eingegrenzt. Also du konntest nicht den Park dann. Und jetzt kommen wir zu unserem lustigen Spiel. Rate den Stuhl. René, was glaubst du, welche Farbe hatten die Stühle auf der Veranstaltung? Kann ich dir gar nicht sagen, weil es so dunkel war. Es waren zwar keine weißen Stühle. Und es waren diese harten Plastikstühle, ohne Armlehne. Ich hasse sie. Ohne Armlehne. War alles gut. Nee, sag mal, haben die eine Armlehne gehabt? Nein. Siehst du, sag ich doch, die billigen Plastikstühle ohne Armlehne. Aber hast du auch einen Punkt für René. Die Jury bestätigt, wir notieren. Sehr gut. Okay. Die Farbe können wir dieses Mal nicht klären. Wir müssen bis nächstes Jahr warten. Aber ohne Sitzkissen, ne? Also es war keine weiche Sitzfläche. Ich habe aber clevere Besucher gesehen, die sich ein Kissen mitgebracht haben. Die kannten das wahrscheinlich. Das haben sie durch die Taschenkontrolle durchgekriegt. Ja, na klar. Na, du, wer öfter auf solchen Veranstaltungen ist, der ist ein Profi. Ja, kannst ja unterm Bauch. Über sein Gemächt und dann. Ja. Du weißt ja, die Regel ist ja A4 große Tasche, mehr geht nicht, ne? Also beim Berliner, also wahrscheinlich auch überall woanders, aber bei Veranstaltungen heutzutage macht es die A4-Tasche. Ja. Die Dokumententasche. Das heißt, ich kann rein theoretisch ein Dokument mitnehmen in die Veranstaltung. Super. Und da setze ich mich dann rauf. Genau. Dann so ist es schön gemütlich. Du kannst es genau 8-mal falten und dann ist es auch relativ dick. Nur sehr klein. Man kann nur 7-mal falten, egal wie groß das beim Blatt ist. Beim 8. scheiterst du. Ja. Du kannst ein 2 Kilometer großes Blatt Papier haben. Ich glaube 7-mal. Stefan, du hast doch deinen Zettel. Kannst du das mal ausprobieren? Nee, ich brauche die Notizen. Vor allen Dingen haben wir doch keine Zeit. Was sagt denn deine Uhr? Ich war, was gibt es da Neues aus Berlin? Erzähl mal. Ich war auch bei einer Veranstaltung, von der ich erzählen will. Auch wenn es nicht so erzählenswert ist. Möchte ich Wir haben noch 16 Minuten Sendezeit. Ja. So, und zwar, ich war bei den Eisbären gewesen. Yeah. Den geht es ja nicht so gut. Den geht es gerade nicht so gut. Ändert nichts an der Stimmung. Die Stimmung war gut. Mhm. Und muss sagen, macht schon Spaß, so Spiel zu gehen. Also ich brauche es nicht so oft, aber Okay. Ja, macht schon Spaß. Wir sind ja auch verabredet. Ach so? Noch. Also wir versuchen einen Termin zu finden. Die sind im Moment nicht raus. Richte dich mal auf Januar, Februar ein. Ja. Hm? Wenn ich es einrichten kann. Ja. Also, was ist mit dir los? Ja, ich habe... Ausgebucht? Naja, klar. Ich habe auch Sportveranstaltungen. Naja. Also, aber abends doch nicht. Am Freitag. Das weiß ich nicht. Kann alles passieren. Jetzt guck machst du dich aber rar, ey. Jetzt treibst du den Preis aber nach oben. Erzähl weiter. Nein. Jetzt müssen wir es mal erzählen. Nö. Nee? Gut, wir haben ja eh nur noch 16 Minuten, können wir jetzt auch Schluss machen. Marc, wie sieht es bei dir aus? Gibt es was Neues von Berlin? Was ist los in Berlin? Da fragst du den Richtigen. Ja, da fragst du wirklich den Richtigen. Ich bin leider momentan viel zu beschäftigt. Echt? Ja. Warte, ich gucke. Also ich kann euch sagen, und das habt ihr vielleicht auch in den Nachrichten gehört, deswegen sollten wir es hier mal kurz erwähnen, es wird einen neuen Platz und eine neue Allee geben. Oh, in Berlin. Das ist ach so, den Platz, den gibt es schon. Das ist der Harald-Junke-Platz. Der ist diese Woche eingeweiht Haken worden. Dran, aber darüber haben wir schon vor drei Folgen berichtet. René hat uns erklärt, wie das zustande kommt, wie das Prozedere ist. Jetzt ist er eröffnet. Ah ja, okay. So, und das Neue ist der Harald-Junke-Platz. Genau. Wo ist der? Ulandstraße, Ecke Grohlmannstraße. Alles schon geklärt. Genau. Das andere ist dann ein bisschen neuer, ein bisschen aktueller. Da geht es um die Hofjägerallee, die zum großen Stern im Tiergarten führt. Okay. Von der Urania aus, glaube ich. Und die soll umbenannt werden in die Helmut-Kohl-Allee. Oh. Und anlässlich des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung soll das dann wohl passieren. Okay. Der wäre wann? Das ist nicht dieser, ne? Jetzt der bevorstehende 3.10. ist es ja dann wahrscheinlich nicht. Na, 89. Aber man muss rechnen. 89 war die Wende, 90 die Wiedervereinigung. 30 Jahre später wäre eigentlich 2020, ist längst vorbei. Dann geht es vielleicht um die 40-Jährige oder 35. Möglicherweise, okay. Nee, 35-Jährige ist ja auch schon vorbei. Was ist mit Herrn Hofjäger nicht okay, dass man ihm sein Straßenrecht nimmt? War vermutlich Antisemit oder so wie die Treitschke-Straße in Steglitz ist jetzt auch umbenannt worden. Ja, irgendeine Straße wurde tatsächlich deswegen wegen einer antisemitischen Äußerung eines Toten. Also? Nein, ich lebe mal an der. Das, nach, René, die Quellen. Quellen. Werden nicht nach Lebenden benannt, die Straßen, oder? Nein. Ja, eben, das also ist die Person tot. Ja. Helmut Kohl, also ich finde, er hat es verdient. Also, ja, fiese Fettsack. Ja, okay, meinetwegen. Kannst du Helmut Kohl nachmachen? Du kannst ja so viele Leute nachmachen. Ich meine, gehört das auch zu einem Vertrag? Ich konnte das mal, ja. Spätestens dann, wenn Schwarzgeldaffären verpönt sind, wird die Straße auch wieder umbenannt. Also wir haben schon mal einen guten Platzhalter für, falls jemand kommt, der es mehr verdient hat, dann wird wahrscheinlich die Helmut-Kohl-Straße weichen müssen. Ja. Tommy Schmidt kann den Helmut Kohl deutlich besser nachmachen. Den haben wir leider nicht hier. So hat er doch gesprochen. Ja, genau, irgendwie so. Ne? Ja. Nee, ich muss das auch erst üben. Okay, du kannst es ja zum nächsten Mal üben. Ja, nächstes Mal, das kann ich jetzt schon ankündigen für euch da draußen, nächstes Mal mit dabei Helmut Kohl. Wir haben ein paar gute Fragen vorbereitet an ihn. Und ihr solltet auf jeden Fall in 2 Wochen wieder reinhören. Kann ich jetzt wo wir alles schon mit KI machen können, empfehlen. Hätten wir auch die Stimme von Helmut Kohl. Nein, wir haben natürlich den echten Helmut Kohl da. Ich habe mal im Rahmen einer Theateraufführung damals in der Gemeinde in Langwitz, da war ich. Du warst in Langwitz? Ich war in Langwitz, schön, genau. Da war ich regelmäßig, da habe ich viele Freunde gehabt von einer Verschiebungsreise und die wohnten alle in demselben Kiez und da gab es, wie gesagt, eine Gemeinde und die hatten einen Jugendkeller, da konnten wir also einmal die Woche irgendwie rein, Musik hören, ein bisschen was trinken und sonst irgendwie austauschen. Und dann haben sie mich gefragt, wo willst du hier mitmachen, hier so ein bisschen irgendwie Theater spielen? Da habe ich gesagt, ja. Mhm. Und dann hatten wir so ein eigenes kleines Revue-Programm irgendwie uns erdacht, irgendwie RTL Minus, so die Zeit, als RTL noch RTL Plus hieß. Sehr kreativ. Na, jedenfalls, im Zuge dessen habe ich eben auch eine Parodienummer mit den Stimmen von Helmut Kohl, von Franz Josef Strauß, von Otto, von Willy Brandt. Und so weiter. Ja. Das Who is Who der deutschen Politik. Aber so ja, du hast also in Langwitz Theater gemacht. Jo. Dann hast du ja Glück, dass du keinen Ärger bekommen hast. Aha. Wenn man in Langwitz Theater macht, dann muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Hm. Warum? Theater machen, Mensch. Ja. Stress. Ja, im Übertragen. Langwitz ist so lampfrom. Damals zumindest. Mittlerweile kannst du da auch nicht mehr wohnen. Da bin ich schon runtergekommen. Der dann grüßen wir an dieser Stelle mal den Bürgermeister von Langwitz, MC Bogi. MC Bogi? Mhm. Ja. Ach, du meinst, ja, keine Ahnung, was du meinst. Kennst du nicht? Nee. Egal. Muss man nicht kennen. Kann man googeln. Nicht einfach so ein Egal in die Runde schmeißen. Schon aufklären, was da jetzt ist. Es war Ironie MC, wahrscheinlich. MC Bogey ist deutscher Hip-Hop, ist eine Legende aus Langwitz. Jeder kennt in der deutschen Hip-Hop-Szene das Wohnzimmer von MC Bogey, der aha. Gesichtstätowiert. Mhm. Ja. Befreundet mit Orgi, hilft mir King nicht. Orgasmus, Frauenarzt. Frauenarzt sagt mir ja, was. Das kennen MC Bogey, war der Berlin Crime? Nö. Das ist Frauenarzt-Gang. Ja, Money Mark. Okay. Ja, der, Gag ist mal, okay. Der Gag ist mal richtig in die Hose gegangen. Ja, das ist offenbar, bin ich dann im Randzonen. Aber wir waren beim Bürgermeister. Ja, er nennt sich den Bürgermeister von Langwitz. Wenn man jemand aus Langwitz kennt. Ja. Dann du hast so viel Spezialwissen, so viel Insiderwissen, das kannst du bei uns verkaufen. Voraussetzen. Ja, aber jetzt sag doch mal, wie der richtige Bürgermeister von Langwitz heißt. Genau, um den geht's doch. Jetzt bin ich mal gespannt. Es gibt keinen richtigen Bürgermeister. Es gibt keinen richtigen Bürgermeister. Es gibt keinen richtigeren. Ihr dürft René dann, gerne zitieren, was das angeht. Dann lassen wir das mal laut so stehen. Laut René gibt es in Langwitz keinen Bürgermeister. Langwitz hat keinen Bürgermeister. Hat Langwitz nicht. Braucht keinen Bürgermeister. Es ist totaler Quatsch. Langwitz hat auch keinen Bürgermeister. Na, natürlich hat Langwitz keinen Bürgermeister. Jeder Ortsteil hat noch keinen Bürgermeister. Selbstverständlich. Nein, Stadtbezirke haben Bürgermeister. Dann nennen wir mal bitte den Bürgermeister von Mitte. Oder Stefan, ich gebe die Frage an dich weiter. Ja, das war klar. Ich möchte gerne König von Biesdorf. War das nicht der Gräf? Der Herr Graf. Nein, also nochmal, Stadtbezirk am Bürgermeister. Ja, natürlich. In Langwitz gehört zu Steglitz. Langwitz ist nur ein Ortsteil. Genau. Ja, dann ist es Steglitz-Zehlendorf sogar. Ja, richtig. Ich war noch nicht fertig. Dann ist es der. Du bist fertig, wenn ich sage, dass dann haben genau. wir, dann haben wir Geografie auch geklärt. Richtig. Langwitz gehört zu Steglitz-Zehlendorf. Ah, liebe Freunde da draußen, vielen Dank, dass ihr weiterhin am Ball bleibt. Genau. Wir können uns gerade selber hier nicht so ganz den roten Faden spinnen. Doch, alles gut. Wir können ja den mal wieder auf die Straße einbiegen, auf die richtige. Die wäre? Welches Thema? Ihr habt immer gesagt, das ist irgendwie, Mensch, es gibt so viele Events in Berlin und wir verraten die immer erst, wenn die vorbei sind. Ja, dann bleiben wir dabei. Jetzt steht ja der Oktober an. Und da gibt's Oktoberfest ein paar coole an der Spinnerbrücke, auf dem Alex, okay. In der Loretta. Ja, ganz viele nachgemachte Oktoberfest. Nachgemachte? Nee, ein echtes wirst du hier nicht finden. Richtig. Weil es gibt nur eins und das ist in München. Aber warte mal, nee, das ist doch Quatsch. Oktoberfest. Doch, das Offizielle gibt es in München. Aber es gibt nur ein Oktoberfest. Ist das wie heißt dieses Herbstfest, was es immer gibt? Erntedankfest. Gibt es auch nur ein Erntedankfest? Nein. Dann kann ich auch nicht akzeptieren, dass es nur ein Oktoberfest geben soll. René kann es nicht akzeptieren. Ja, es ist ja auch und so. Und Langwitz hat keinen Bürgermeister. Wenn du ein Oktoberfest machen willst, René, dann musst du dir das in der Regel genehmigen lassen von dem richtigen Oktoberfest. Ach. Habe ich mal. Habt ihr gehört, dass Black Week oder so Black Week, glaube ich, war es, kein geschützter Begriff mehr ist? Mehr. So jahrelang nicht mehr, so, oder? Ja. Aha. War mal einer gewesen. Ja. Und bei Oktoberfest willst du mir erzählen, dass das geschützt ist? Glaube. Warum denn schon? Kannst alles schützen lassen. Dann nenne ich meinen nächsten Geburtstag Oktoberfest. Dann müssen wir mal sehen, wer da ankommt. Naja, mal gucken. René lässt es drauf ankommen. Teil 15. Richtig. René provoziert. Naja. Der Rebell. Also wir hatten ja schon das Festival of Lights, hatten wir ja schon vorgestellt in einer letzten Folge, 8. bis 15.10. Ich freue mich drauf. Das, warum? Das Festival of Lights kennt ihr bereits. Ja, weil ich diesmal wieder dabei bin und mir das mal angucke, einen Tag mit. Kennt ihr aus der letzten Folge schon, aber wir werden es trotzdem nochmal erwähnen. Genau. Dann haben wir hier was, wenn ich jetzt sage für Marc, dann ist er vielleicht wieder beleidigt. Vermutlich, ja. Nämlich im Bikini. Im Bikini, Marc. Berlin Bikini heißt es, ne? Bikini Haus ist das Bikini Haus. Budapester Straße, schräg gegenüber von der Gedächtniskirche. So. Was ist da? Da findet am 10. und 11. Oktober das House of Food statt. House of Food? Und was hat das mit mir zu tun? Es geht um Essen. Und du bist das ja ist so. Eine Unverschämtheit. Wieso? Absolut positiv gemeint. Du gehst. Du hast gerne mich noch essen. Nie wirklich essen sehen. Ja, ich habe dich hier gerade einen halben Kuchen und eine richtig. Milchschnitte. Nee, aber da, bei dem Event geht es halt darum, Anbieter stellen neue kulinarische Spezialitäten vor. Man kann neue Essen ausprobieren. Ist meistens nichts für mich, weil es meistens viel zu teuer ist. Ach so. Ist ähnlich wie Karneval der Kulturen, nur Indoor. könnte man so. Also das ginge denn noch? Die Essensmeile, ja. Die Essensmeile, aber hier so Grüne Woche oder so ist ja auch Schweinezeug, ja. Das ist ja nicht mehr so wie früher, wo du hingegangen bist. Ich dachte, das kriegst du sonst. Nein. Nee, die Zeiten sind vorbei. Wurde schnell mal. Da zahlst du Eintritt und dann musst du das Essen auch noch bezahlen. Ja, aber hallo, mein Freund. Nichts mehr mit Kostproben. Gut, dann ist das, kann man das Bikini ja empfehlen, weil da braucht man zumindest keinen Eintritt bezahlen. Ist ja ein bekannter Pop-Up-Store-Place. Ich weiß es gar nicht, ob man da Eintritt zahlen muss. Im Bikini bezahlt sie keinen Eintritt. Und wenn man nichts findet. Das ist eine Mall. Ja. Wenn man da nichts findet, dann stellt man sich einfach eine große Scheibe und guckt den Affen beim Essen zu. Das kann man auch machen. Oder beim Ficken. Ja, wahrscheinlich tun die das gegen Geld vor der Scheibe direkt. Ja. Ja. Okay, dann haben wir was Wissenschaftliches, was sehr cool ist. Ist bestimmt für René. Okay, danke, dass du mich damit verbindest. Für mich nicht, nein. Für dich ist, für mich ist Essen. Du bist Essen, ja. So habt ihr euren Ruf hier weg, ne? Also ja. Passt ja. Ja, Stefan, die Hörer werden mir zustimmen. Was für dich ist. Ja. Mark, die Hörer werden mir zustimmen. Kannst du mal bitte ruhig sein? Ich möchte gerne hören, was der Stefan für einen tollen Tipp für mich hat. Aber sehr gerne. René, das wäre mir ein besonderes Vergnügen. Danke dir. Genau. Ich werde gleich ganz ruhig sein. Ja. Nur ein Minütchen, okay? Wir müssen uns. Okay. Wenn du's, Mark, wenn du es nicht verstehst, was er gleich sagt, dann bitte nichts einwerfen. Wir klären das nach der Sendung. Huh? Genau. On Water. Oh, ja. Wasserwissen Berlin. Ja. Das startet nämlich am 10. Oktober, geht's los, okay, im Humboldt-Forum. Dann kostet schon, ne? Alles Wissenschaftliche über Wasser. Kann man sich erkundigen? Ja, ich bin ja ein totaler Fan der Schwammstadt, deswegen Schwammstadt? Hört sich das sehr, sehr interessant an. Ja. Was ist die Schwammstadt? Schwammstadt. Was verpasst? Die Stadt als Schwamm. Ach weil so. Wasser ist wichtig für sämtliche Entsiegelung. Organismen. Okay. Wir ja. machen Berlin zum Schwamm. Okay. Spongebob, Schwamm, Kopf. Nächster Tipp, 11. Oktober, lange Nacht mal wieder. Lange Nacht mal Familien. Der Familie. Jawohl. Ja, das stimmt. Langweilig. Der Dom ist dabei, das Fez ist dabei, viele Theater, also da gibt es ganz viele Events für das die ganze für Familie. Mich. Aber was ist der Aspekt? Was du ist bist der, ja mehr für Essen. Was ist der Aspekt der Familie dabei? Dass dann Familienkarten günstiger sind, oder? Nein, dass du auch mit deinen Kindern da, mit der ganzen Familie hingehen kannst. Und viele Sachen erfährst, ausprobieren kannst. Ne? Das ist der Sinn von der langen Nacht der Familie. Sie haben keine Kinder bei, sie dürfen nicht rein. Vor allen Dingen lange Nacht der Familie. Ja. Wenn du Kinder 20 hast, Uhr. Dann sorgst du dafür. Eigentlich ein Widerspruch an sich. Ja. Dass die früh ins Bett kommen, die Blagen. Genau. Also wäre ironisch, wenn da keiner kommt. dann sagt der Veranstalter, die lange Nacht der Familie war wieder ein richtiger Erfolg. Ab 20 Uhr war hier Totentanz. Drei Leute waren da, nein. Genau, dann haben wir noch Domäne Dahlem, ist ja Marx sehr bekannt, weit weg. Ne? Da bin ich richtig. Na, nicht sehr bekannt, aber ich war schon mal da, ja. Genau, und da findet ein Herbstmarkt statt. Ja, wie jedes Jahr. 18. und 19.10. Obst und Gemüse kann man da kaufen, frisch von den Händlern, bestimmt sehr lukrativ. Lukrativ? Für Leute, die es mögen, sehr attraktiv. Attraktiv meinst du? Naja, das andere. Ja. Da gibt es bestimmt auch Sachen, die man vielleicht sonst nicht so im Supermarkt findet. Du darfst attraktiv und lukrativ nicht verwechseln, Stefan. Richtig. Lutraktiv. Stell dir vor, aus dem Kelly Hopper. Nee, du bist ganz schön lukrativ. Du hast ein Date und sagst, sie sind eine sehr lukrative Frau. Na, wenn sie mir ihr Gehalt verraten ich hat, würde, dann ist sie nicht mehr attraktiv. Ich würde sie gern auf einen Helipiroktor-Flug einladen. Richtig. Und als letztes, um das Thema rund zu machen, 24.10., wo ich schon eine Freundin habe, die sich garantiert darauf freut, ist nämlich die Manga, das Manga Entertainment Expo, die Manga Entertainment Expo, Max heißt. Okay, wo ist die? Die ist auf dem Messegelände, wie jedes Jahr. Manga, Anime, Cosplay und Gaming, alles was dazugehört. Da wird man wieder bunte Wann Leute ist die durch normal? Die Stadt gehen. 29. Oktober. Nee, 24. Ja. Siehst du gut, dass ich nochmal nachgefragt. Ja, man muss es ja richtig sagen. Ja. Genau, das waren unsere Oktober-Tipps. Ja. Und ich hoffe, für euch ist was dabei. Ist für euch was dabei? Der Helikopterflug. Okay, der war zwar jetzt hier nicht dabei, aber also. Gut. Wir hoffen, wir haben nichts vergessen, aber das reicht ja für Oktober. Und genau. Was wir auch schon sagen können, am 24. Dezember ist Weihnachten. Leck mich fett. Lecco mio. Nicht, dass ihr am nachher sagt, habe ich gar nicht gewusst. Gut, dass ich den Podcast gehört habe. Ja. Na, du bist immer, du frisst doch schon seit Wochen Printen und Lebkuchen, Spekulatius und guter Einwand. Du weißt, da kann ich dir eine Story erzählen. Ich habe das Ende August zum ersten Mal im Supermarkt gesehen, dieses Weihnachtsregal, ne? Ja. Furchtbar. Und habe mir gesagt, nee, kaufe ich nicht. Und ich habe auch den Eindruck, es ist deutlich teurer als letztes Jahr alles. Musst du auf den Kilopreis gucken. Und dann hatte ich Geburtstag und dann kam eine Nachbarin vorbei und schenkt mir natürlich Dominosteine. Ja. So ist das manchmal. Und aber dann hast du gesagt, das kann ich doch nicht annehmen. Richtig. Dann wollte sie etwas erwidern und hast du gesagt, lassen Sie mich ausreden. Das kann ich doch nicht annehmen, dass das schon alles war. Genau. Richtig. René kriegt sie gar nicht mehr ein. Ja. Fast lustiger als das Stand-up-Komitee. Aber nur fast. Ja, nur fast. Da kann er nicht mithalten. Marc, vielleicht haben die noch einen Platz frei. Ja. Die sagen gern, und für unsere Lokalen, damit wir eine lokale Vertretung haben, ist mit dabei ein Berliner. Vielleicht bist du der Berliner das nächste Mal, Marc. Na, zum Beispiel. Ich weiß wieder, wie er heißt. Du weißt doch, für Geld mache ich alles. Er hieß irgendwas mit F. Es war der Typ, der sich an den Balken aufhängen wollte. Falk. Ja. Falk, genau, irgendwie Falk, sagt er? Falk, nein. Ja, wir können mal den Namen noch recherchieren, schreiben wir in die Shownotes auf jeden Fall. Ja, wir verlinken eine Berliner Größe, das ist Phil, aber nicht Falk. Wer ist, welcher Phil? Der Phil, F-I-L. Nö, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Karikaturist, Comiczeichner. Nee. Musiker. Okay, das ist ja alles. Ja. Stand-up der kann ja alles. Ist ja wie René. Und der macht das seit Urzeiten. Okay. Okay, dann ist er doch nicht wie ich. Ich mache alles erst seit gestern. Ja, er war ein Buchautor. Ich habe ein Buch von ihm sogar. Ach so. Ja, naja. René, zeig doch mal unsere schicke neue Uhr. Du hast ja schon immer mal reingeworfen. Wen soll ich die zeigen? Haben unsere Zuhörer wahrscheinlich gemerkt. Die läuft leider nur 60 Minuten. Die läuft jetzt in Überzeit. Aber die ist jetzt rot geworden. Überzeit. Ja, genau. Eigentlich, wir hatten das Thema Code. Vibe-Coding. Was egal. Ist das? Übersetzen wir auf Deutsch. Ach komm, wir überziehen einfach. Ist doch scheißegal, ob das Ding rot ist. 60 Minuten. Ja, komm. Ein bisschen noch. Ja. Da hätte ich eine höhere Zeit einstellen müssen. Ja, sicher. Machen können. Also, ach, man kann die Zeit auch einstellen. Ja. Nee, pass auf. ich würde gerne vorher ein interessanteres Thema einwerfen. Und zwar hatte ich neulich einen Anruf gehabt von einer Dame, die stellte sich ganz nett vor, sagte, ich denke mir den Dialog jetzt aus, weil ich es nicht im Kopf habe oder ihren Monolog. Mein Name ist ich rufe an von der Firma sowieso und ich wollte wissen, ob für Sie das Thema blablabla interessant ist. Wenn ja, würden wir gern mal uns telefonisch bei Ihnen melden und Mitarbeiter. Und da sagte ich, von welcher Firma? Und da sagte sie, ich bin, und hat einen ganz anderen Satz formuliert, gesagt, ich bin sowieso rufe im Auftrag. Und da dachte ich so, also das erste klang wie vorgelesen, aber als hätte es ein Mensch vorgelesen. Ja. Und beim zweiten dachte ich, Alter, wie schnell kann die auf meine Frage sofort das richtige Skript finden und darauf genauso vorgelesen antworten. Ja. Und dann sagte ich so, bist du eine KI? Ich bin ein KI-Assistent und meine Aufgabe, und erzählte dann, ne? Und dann habe ich versucht natürlich ein bisschen, mein Ziel war ein Kuchenrezept rauszukriegen. Ich habe dann ein bisschen mit ihr, habe dann gesagt, okay, seit wann gibt es die Firma? Ja, diese Information, die liegt mir nicht vor, meine Aufgabe ist es nur, und hat dann wirklich sachlich, sehr freundlicher Ton, also wirklich sehr, sehr angenehm. Man konnte sie auch unterbrechen. Ja, kannst ja aber dann auch sagen, bitte schreien Sie mich ab jetzt an. Stefan, super Idee. Nächstes Mal. Weil ich kann mich erinnern, du hattest es auch mal mit der BVG-Hotline, wo du Matheaufgaben lösen lassen hast. Schülerticket. Genau. Ja. Und jetzt hatte ich, also ich dachte dann so, oh cool, jetzt kann ich ein bisschen KI-Tests machen und habe halt so versucht. Leider sagte sie dann, ich weiß gar nicht, was sie sagte, sie brach das Gespräch dann ab und sagte, sie hat jetzt nicht gesagt, ich muss weg oder so, aber sie hat schon, ich habe leider den Wortlaut nicht mehr, aber sie hat schon vermittelt, dass sie das Gespräch beenden muss und dann hat sie aufgelegt. Statt einfach aufzulegen. Ja, aber ich muss sagen, wirklich, als normaler Mensch, und, würdest du das nicht merken. Also welche Firma, hast du es rausgekriegt? Die Firma habe ich rausgekriegt. Ich habe sie aber noch nicht recherchiert, das könnt ihr gerne unsere Zuhörer machen. Die Firma heißt Social Next. Mhm. Und in meiner Begeisterung, mit einer KI zu sprechen, habe ich natürlich auch völlig verpeilt, was sie eigentlich von mir wollte. Also was die verkaufen wollte. Na toll. Aber ich dachte so, ich habe eine KI dran. Ich kann es mit der KI. Ich hatte heute auch eine KI dran, interessanterweise. Wirklich? Okay. Aber bei mir war es wirklich eine aus der 0,5. Generation. Okay. Also da hieß es, hallo, hier ist PayPal. Und dann habe ich natürlich aufgelegt. Echt? Also es klang wirklich ganz furchtbar. Ja, die Anrufe kenne ich auch, da bleibe ich gern dran, in der Hoffnung, dass ich einen Mitarbeiter an die Strippe bekomme. Aber man muss halt immer irgendeine Zahl drücken. Hm. Ja, ich unterhalte mich gern mit so Leuten. Ja, ja. Ja klar, um sie zu binden. Richtig. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ja. Ja, aber also okay, der Sinn des Gesprächs ist dir nicht... Doch, es ging darum einfach... Wollte was verkaufen oder? Berater, also ja, sie wollte einfach nur wissen, ob er einen Mensch anrufen kann, okay, der dann dieses Thema mit mir bespricht. Könnten wir doch auch machen und dann fragen, ob sie schon unseren Podcast gehört haben. Warte mal, dadurch, dass das unter dem Social Next heißt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es darum ging, im Social Media Bereich aktiv und sichtbar zu werden. Ja. Naja, könnte wahrscheinlich jetzt öfter vorkommen, so eine Anruf. Werden wir uns dran gewöhnen, ja, definitiv. Ja, okay, dann machen wir halt Schluss. Was? Ja, super. René liest sich gerade nochmal das durch. Er liest gerade das Internet. Ja, ja. Nein, egal. Lass uns auch noch was über. Vielleicht erlebt ihr sowas auch. Ich würde mich freuen, da mal von euch zu hören, ob ihr auch so ein Erlebnis dieselbe hattet. Erfahrung machen. Genau. Und okay, dann. Ja, bitte. Marc sagt jetzt unsere Telefonnummer. Nein. Meldet euch gerne, wenn ihr irgendwas in die Richtung schon mal erlebt habt. Würde mich mal interessieren. Also wir haben noch Brieftaube und Faxnummer, ne? Können wir anbieten? Genau, die Leute sollten sich nicht melden, weil das merken wir nicht, wenn die da auf der Couch sitzen. Das bringt nicht viel. Okay. Schreibt uns besser. Genau, zum Beispiel über Spotify. Ja, genau. Kommentiert die Folge. Stefan, du hast doch da so einen wunderbaren Aufsage gemacht, ja, was die Kontaktmöglichkeiten angeht. Hattest du eigentlich eine Erkältung, als du den Aufsager gemacht hast? Was? Ob du eine Erkältung hattest, als du den Aufsager gemacht hast? Du klingst nämlich leicht nasal. Finde ich nicht. Finde ich voll. Und es ist ein bisschen schneller abgespielt und ich glaube, richtig, dass Stefan Corona hat. Nee. Der ist ja schon alt, der. Ja, der, eben, der ist aus Corona-Zeiten. Vielleicht mal mit einer KI-Stimme, mit so einer netten. Es gibt keine netten KI-Stimmen. Ja. Ja. Ja. Gut. Nächsten Monat gibt es einen schönen neuen Film im Kino. Tron Ares. Tron Ares. Ah, ja. Neuer Teil. Also. Den will ich auf jeden Fall gucken. Der wievielte ist das von Tron? Ist der dritte Teil. Ah, okay. Ich habe mal kurz eine Frage. Wenn man den Podcast Irgendwas ist doch immer, IIDI aus Berlin, kontaktieren will, wie geht man da am besten vor? Meistens haben Podcasts ja eine offizielle Webseite oder auch Social-Media-Kanäle. Haben wir alles, ja. Ja, du darfst ja nicht ins Wort fallen. Alles klar, kein Problem. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder noch mehr Details brauchst, lass es mich einfach wissen. Ich helfe gerne weiter. Danke, das war super hilfreich. Wirklich, ja, super hilfreich. Da merkt ihr, KI ist das neue Ding. Ist das neue Ding? Ja, das kommt jetzt. Da kommt. Ist nichts bei rausgekommen. Doch. Ja. Insta hat er gesagt, glaube ich. Ja, super. Hilft, da hätten wir auch selber drauf kommen können. Ja gut, dann ja. Nicht? Ja, Leute. Seid aber auch anspruchsvoll. Ja, sind wir auch, ja, ne? Sicher. Lasst uns doch die Folge abrunden mit ein paar richtig lustigen Sachen. Ja, wir können aber auch das Witzhörtel machen. Also. Was können wir jetzt Witzhörtel davon machen? Reden wir, glaube ich. Das ist eine gute Alternative, richtig. Davon reden wir doch, glaube ich. Ne? Live aus dem Schraubhuber. Ja. Genau. Nee, aus dem Hini-Lopta. Dann machen wir das Witzbattle in dieser Folge und Marc, wir übergeben dir einfach das Mikro. Okay. Ich weiß gar nicht, wie man diese Kategorie nennt, aber ich weiß, ihr seid da beide Fan von. Mhm. Ich hau mal einen raus und dann wisst ihr, was ich meine. Wie nennt man ein helles Mammut? Helmut. Helmut, genau. Der ist von Otto. Der ist nicht von Otto. 100%. Der ist definitiv nicht. Ich kenne alles von Otto. Okay. Also ich würde sagen, das ist die Kategorie dumme Fragen. Und da würde ich dann mal mich anschließen. Ah, okay. Wie lautet die Mehrzahl von Rettich? Meerrettich. Da habe ich auch noch eine gute Frage. Aha. Weil es gibt eine Sache, das werde ich nie verstehen. Ne? Und zwar... Warum bekommen Leute, die bei Edeka arbeiten, eigentlich Nettogehalt? Ja. So viel dazu. Was sagt ein Bauer, der seinen Trecker sucht? Wo ist mein Trecker? Das ist richtig. Ach so? Ja. Manchmal kann das so einfach sein. Mann. Ja. Ich habe übrigens neulich eine Studie gelesen, in der stand, dass 129% der Menschen maßlos übertreiben. Mhm. Passt doch. Ich war neulich mit meinem Neffen auf dem Spielplatz. Da hat er leider natürlich Verdauungsprobleme bekommen. Und seitdem hat das Wort Schaukelstuhl eine ganz andere Bedeutung für mich. Ekelerregend. Warum sieht man Ameisen nicht in Kirchen? Weil sie, keine Ahnung. Weil sie Insekten sind. Ja. Da haut Stefan glatt von eine, der Couch. Eine Sache, die ich dir vorhin schon sagen wollte, ja, mit seinem Bizeps anzugeben, finde ich Oberarm. Ja. Aha. Okay, Stefan, du bist dran. Habe ich da jetzt noch einen, der da so, der ist vielleicht ein bisschen, aber den habe ich aus dem Internet. Ich musste mich gestern zwischen einem flotten Dreier und einem Besuch beim Proktologen entscheiden. Aber ist ja ganz klar, die Entscheidung, ne? Lieber zwei Damen im Arm als, na, ihr wisst schon. Bitte? Das haut René um. Guck dir den mal an, ey. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, weil ich ihn schon kenne und deswegen sofort verstanden habe. Aber bei Marc, hast du ihn verstanden? Ehrlich. Ja. Okay. Er läuft gerade rot an. Das ist widerwärtig. Marc. Und wenn letzter. Der Kannibale zu spät zum Essen kommt? Dann zeigt man ihm die kalte Schulter. Oh, das gibt eine kalte Schulter, ja. Sehr schönes Bild, ja. Die folgende Geschichte ist jetzt nicht belegt, aber ich wollte sie trotzdem erzählen. Was sagte Gott, nachdem er das Ruhrgebiet erschaffen hat? Essen ist fertig. Okay. Fantastisch. Ach ja. Ja, ich habe jetzt noch so ein bisschen die Lebens- oder Realitätssituation zwischen Internet und der Realität. Herbst im Fernsehen und Zeitschriften, rötliche Sonne, überall schöne bunte Blätter, idyllische Stimmung. Herbst, wenn ich das Haus verlasse, Nieselregen, rutsche auf Matsch aus, alle 10 Sekunden putzt sich im Bus jemand die Nase. Immer noch besser als die Zähne. Aber gut. Genau. Ich habe hier noch einen aus derselben Kategorie, aber den finde ich jetzt mal gut. Oma, hast du meine Tabletten gesehen? Da steht LSD drauf. Vergiss mal die Tabletten, mein Kind. Hast du den Drachen in der Küche gesehen? Wie, den kanntet ihr schon? Nee, ich kannte den nicht. Die alten Drogen-Junkies. Den nehme ich mit nach Hause und lache zu Hause drüber. Mhm. Sag mal, wie viele Leute arbeiten eigentlich bei dir im Büro? Die Hälfte. Ach so, ja, stimmt. Ja, apropos, weil Marc gerade Drachen gesagt hat, René war ja am Wochenende beim Drachenfest. Auf dem Tempelhofer Feld. Wie er sagt, Schwiegermutterfest. Ja. Genau, nee, meine Schwiegermutter war nicht da, die ist ja auf dem Besen nach Hause gefahren. Ich nehme alles. Tut mir leid, liebe Schwiegermutter. Achso, Disclaimer zum Ende. Wir sind natürlich ein Comedy-Podcast. Ja, deswegen dürfen wir Sachen sagen, die wir eigentlich gar nicht denken. Die aber lustig sein sollen. Ich habe jetzt gerade eine Entschuldigung hervorgebracht, die sich wahrscheinlich in den Outtakes retten wird. Mhm. So, wie soll ich schon mal verraten. Okay, ja, bin ich gespannt, was gleich kommt. Die dich in den Outtakes retten wird. Ja. Weil ich habe die Outtakes vorher schon gehört. Mhm. Wir produzieren die Outtakes ja schon vor der Sendung. Aha, könnte sein. Und die sind nicht geskriptet. Das heißt, das ist wirklich alles aus Marx im Kopf so herausgekommen. Wie geskriptet ist es nur bei RTL. Ich habe da diesmal kaum was gesagt. Ich war da mit René, wie heißt der Typ, der Stefan in der Küche. Mit mir, genau. Bevor die Folge 174 abgeschlossen wird, hat René noch eine Lebensweisheit für uns, oder? Nee, hat er nicht. Achso, ich habe mich gewundert, warum holt er jetzt sein Handy vor? Er hat doch bestimmt. Mein Gott, der guckt da stehen, der ist doch süchtig. Ich habe nach einem Filmtipp geguckt, aber den werde ich beim nächsten Mal von mir geben. Ja. Weil dazu gibt es ein wenig mehr zu sagen. Und weil ich das nicht auf mir sitzen lasse, behalte ich das Wort im Mund, damit ich schnell nach einem Spruch suchen kann, der ich zum Beispiel. Ich habe eine Weisheit des Tages und die lautet: Schlägt vor. So ist das mit dem Licht. Mal brennt's und mal nicht. Das gefällt mir. Also Marc, das war endlich mal was Gutes, das war schön. Und Jod. Okay, jetzt. Dann will ich deeper gehen. Ich sage, Vorbereitung spielt eine größere Rolle als Talent. Ist das jetzt eine Selbstironie für diesen Podcast? Nee. Schöne Vorlage. Okay, da muss ich mir nochmal im Nachgang, den Zusammenhang habe ich jetzt nicht erkannt, okay. Aber. Hör es dir nochmal an. Ich würde euch bitten, nehmt das mit nach Hause. Ja. Lebt das. Sehr schön. Ja. Ihr Lieben. Kann ich nicht, gibt es nicht. Es wird langsam dunkel, bald stellen wir die Zeit wieder auf Winterzeit und deswegen würde ich sagen, beschließen wir die Folge. Warte, ganz kurz, dann will ich wissen, gibt es eine Stunde extra? Im Winter? Stellen wir die Uhr Stühle zurück. Kriegen rein. Wir wieder eine zurück. Also kriegen wir eine Stunde. Zurückstellen zurück. Heißt Bonus. Wir gewinnen ja. Eine Stunde. Oh, geil. Heißt aber auch, früher ein bisschen hell und jetzt wäre es schon stockduster. Ist das nicht am 15. Oktober schon? Nein, Ende Oktober. Am letzten Samstag eines jeden Oktober. Ach, das ist gar nicht ein festes Datum. Sonntagmorgen so. Von Samstag zu Sonntag. In der Zeit von 2:03 oder 3:04? Ja, das ist wichtig, weil ich muss immer einen Wecker stellen, von 3 damit auf ich dann 2. Die Uhr umstellen kann. Es muss heißen von 3 nee? Auf 2. Nein. Machst du das am nächsten Morgen? Selbstverständlich. Außerdem haben wir eigentlich bis auf nur zwei kleine Ausnahmen wird alles automatisch umgestellt. Ja. Das heißt, wir haben nur radio-controlled Uhren. Das heißt, die mit DCF 77 Funksignal sich automatisch die aktuelle Uhrzeit holen. Alles okay. Digitale Uhren. Und nur die Mikrowelle und das Telefon müssen voneinander umgestellt werden. Ich sitze immer im Wohnzimmer und warte. Und stellst den Wecker. Nee, und gucke dann auf die verschiedenen laufenden Uhren und sage, wer von euch ist die richtige Zeit? Ja. Du hast so anspruchsvolle Hobbys, René. Ich finde auch. Ich sage euch, jetzt ist es 18.29 Uhr, also für die, die live zuhören, und zwar Stefan und Marc, ist jetzt 18.29 Uhr. Genau. Also ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart wieder. Ja. Und wir hören uns in 2 Wochen. Ja. Ihr habt gar nichts gesagt da draußen, ich habe gar nichts gehört. Naja, kennst du ja. Ein bisschen schüchtern es, da. Ist, wie es ist. Ne? Ja. Kommt ihr zwei gut nach Hause? Ja, danke schön. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja. Ich habe zum Glück Licht am Fahrrad. Ich könnte auch bleiben bis zur nächsten Folge. Ja, kannst dich hier in die Ecke legen und dann. Ja, das Sofa ist sehr gemütlich. Genau. Ja. Dann, also auch nochmal vielen Dank an meinen Arbeitgeber, dass wir das hier nutzen dürfen. Ja. Oh, das wird wieder eine der längeren Verabschiedungen. Ich klicke schon mal das Mikro weg. Ist gut. Und, ich möchte ganz kurz, ich möchte nicht nur im Namen von Stefan, sondern auch im Namen von Marc und natürlich von mir sagen, danke. Lieber Arbeitgeber von Stefan, dass wir das hier nutzen dürfen. Die Atmosphäre hier ist immer sehr motivierend, ja. Auch hier eine gute Sendung auf die Beine zu stellen. Außerdem möchte ich euch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten danken, dass ihr wieder zahlreich zugehört habt und ich freue mich auch schon auf das ganze Feedback. Und an der Stelle möchte ich meine Mutter ganz nett grüßen. Das mache ich viel zu sehr. Ich danke explizit der Firma Ferrero für die Kinder-Countries. Ich habe vielen Dank an die Firma Balsen für den leckeren gekauften Rührkuchen, den Stefan serviert hat. Dann, ich habe eine Frage an die Firma Ferrero. Ist das richtig? Die kann hier niemand beantworten. Aber ich möchte es trotzdem in den Raum stellen. Vielleicht kann es ja jemand anders beantworten. Ist es richtig, dass Kinder-Country Haare hat oder ist das eine Sonderedition? Und wenn ich es streiche, macht es dann Geräusche? So ein Guck mich nicht an, Stefan, das ist dein Kumpel. Ich bin gerade überfordert, ja. Gut, also ihr Lieben, nochmal, jetzt aber definitiv, hört euch noch die Outtakes an und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Wir freuen uns drauf. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Schöne Restwoche. Und hier sind die Outtakes. Wir sind in der Aufnahme. Ab jetzt bitte nur noch das sagen, was man auch in die Welt posaunen möchte. Nuttebumsen Scheiße. Das klingt wie Applaus. Mach nochmal. Mach mal. Ja, sehr gut. Das ist ein schöner Applaus. So wird Applaus simuliert. Ja. Hier, unser Timer. Der läuft jetzt so rum ab. Und dann sieht man, wie viel Zeit noch zur Verfügung steht. Hier. Na, da kommt man erst so spalt. Oh. Ein leckerer Rührkuchen. Ja. Dankeschön, Stefan. Oh, das ist gar kein Rührkuchen. Das ist so ein, das ist ein Marmorkuchen. Warte, ich will doch den Kuchen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Aufnahme schon seit einer halben Stunde ist. Ja, macht ja nichts. Der Kuchen war sehr gut, danke Stefan. Okay. So, seid ihr jetzt satt? Mund ist trocken oder alles gut? Das ist perfekt. Ja, man hört dich gut, finde ich, oder? Dann geht's jetzt los. Stimmen sind alle da, Aufnahme läuft, ja dann. Ja. Ein Glück habe ich eine Reset-Funktion in den Timer eingebaut. Ja. So, bitte nochmal. Okay. Geht schon los? wenn man irgendwas hört. Hört ihr das? Wenn das Gebäude vibriert, sollten wir schnell raus. Vibriert nicht. Gebäude. Ach nee, wir sind in Deutschland, du hast ja gerade gesagt, da gibt es keine Erdbeben. Wir sind sicher, genau. Aufsager, ihr Lieben. Hallöchen, schön, dass du wieder... Helikopter. Hallöchen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh Mann, ey, warum gehen diese Vokale nicht auch in einem? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mami, mimumu. Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute lernen wir zusammen ein neues Wort. Und das ist nicht Candlelight Event, aber wir haben ja ein tolles vorbereitet. Das klingt lustig. Los geht's. Gut, das war kurz Nachbesprechung, Debriefing. Ist okay, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Nee, war gut. Also ich fand, was mir sehr gut an der Einleitung gefallen hat, ist, dass im Prinzip der Zuhörer abgeholt wird. Ja. Er ist ja quasi... Er hat ja noch nichts mitbekommen von dem ganzen Podcast. Das heißt, er wird begrüßt freundlich von einer sehr netten Stimme. Ja, und neugierig gemacht jetzt. Neugierig durch Stefan. Er hat wirklich mit... Ich habe alles gegeben. Er hat zwar ein bisschen gelogen, dass wir den Candlelight-Dinner vorbereitet haben, aber... Und bei dir kommt da kickt die Sympathie. Spätestens da. Da kickt die Sympathie voll. Da sage ich mir, wenn ich jetzt ausschalte, bin ich ja selber schuld. Genau, das werde ich mir nie verzeihen. Ja, sollten wir in der Form immer machen. Ja. Alle mal High Five. Ja, super. Sehr gut. Okay, war ein bisschen krampfig. Oh, und tschüss. Dann machen wir jetzt die Aufnahme aus und hören uns die Folge einfach mal an. Wollen wir die nicht erstmal einschalten? stopp. Ich drücke, ja.